Einheit 11. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1a. Hören Sie die geografischen Eigennamen und sprechen Sie nach. Berlin. Schwerin. Die Türkei. Die Mongolei. Russland. Die Ukraine. Die Schweiz. Die Oder. Deutschland. Salzburg. Genf. Die Donau. Österreich. Die Slowakei. Hamburg. Kasachstan.